Bayern 2 Hörspiel. In unserer Reihe Zurück in die Zukunft bringen wir in den folgenden 100 Minuten das Hörspiel Demolition nach dem Science-Fiction-Krimi The Demolished Man von Alfred Bester. Besters Roman von 1953 spielt im 24. Jahrhundert und zeigt eine Welt, in der Telepathie zur Verbrechensbekämpfung eingesetzt wird und sich die beiden letzten Wirtschaftsimperien des Sonnensystems bekriegen. Demolition war 1973 die erste Kunstkopfproduktion der Hörspielgeschichte. Sie sind Ben Reich von Monarch. 10 Milliarden Credits Kapital. Richtig? Sie befinden sich in einem Kampf auf Leben und Tod mit dem De Courtney-Kartell, richtig? In den vergangenen 6 Monaten hatten Sie 27 Albträume über den Mann ohne Gesicht. Er ist Ihr ständiger Feind. Er erfüllt Ihre Träume mit Schrecken, richtig? Sie hassen ihn und Sie fürchten ihn. Und wenn Sie wollten, wüssten Sie genau, wer er ist. Wegen Cray de Courtney haben Sie Albträume. Nicht, weil Sie Angst vor ihm haben, Sie haben Angst vor sich selbst. Sie haben ihm heute Morgen die Verschmelzung beider Gesellschaften angeboten. Sie schickten ihm die Codemeldung, schlage vor Verschmelzung unserer beiden Interessen zu gleichen Teilen Partnerschaft. De Courtney antwortete, WWHG, das heißt Angebot abgelehnt, richtig? Aus Verzweiflung darüber haben Sie nun beschlossen... Weiter. Sie haben beschlossen, Cray de Courtney zu ermorden und dann sein Kartell zu übernehmen. Sie wünschen meine Hilfe. Mr. Reich, das ist lächerlich. Wenn Sie noch länger derartige Gedanken hegen sollten, müsste ich Sie anzeigen. Sie kennen die Gesetze. Lesen Sie meine Gedanken. Sie sind doch erst bei ersten Grades tätig. Sehen Sie sich doch an, was ich denke. Ihre Gabe und meine Mittel. Eine unschlagbare Kombination. Wir beide zusammen können das ganze Universum ausrotten. Ich muss Sie anzeigen, Mr. Reich. Interessiert es Sie gar nicht, was ich Ihnen bieten will? Dringen Sie doch tiefer in mich. Wie viel bin ich bereit zu zahlen? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Sie sind sich darüber im Klaren, dass Monarch und das De Courtney-Kartell gemeinsam jederzeit zu diesem Angebot stehen können. Ich möchte Ihnen fast glauben. Ich hasse die Esper-Gilde genauso sehr wie Sie. Die ethischen Gesetze der Gilde sind schlecht fürs Geschäft. Ihre Liga der Esper-Patrioten ist eine Organisation, die eines Tages die Gilde zerbrechen kann. Ich verstehe. Deshalb finanziere ich seit 5 Jahren Ihre Liga der Esper-Patrioten. Wenn ich Monarch und De Courtney in meiner Tasche habe, können Sie mit meiner Unterstützung die Macht der Gilde brechen. Ich kann Sie zum Präsidenten der Esper-Gilde auf Lebenszeit machen. Es hat seit 79 Jahren keinen erfolgreichen Mord mehr gegeben. Die Esper machen es unmöglich, einen Mordplan geheim zu halten. Oder falls Ihnen die Mordabsicht tatsächlich entgangen sein sollte, so ist es dem Täter hinterher unmöglich, seine Schuld zu verbergen. Gewiss, aber Esper-Aussagen werden vor Gericht nicht als Beweismittel anerkannt. Stimmt, aber wenn ein Esper erst einmal den Schuldigen erkannt hat, wird er auch ohne Schwierigkeiten gültige Beweismittel heranschaffen können. Lincoln Parker, der Leiter der psychologischen Abteilung der Polizei, ist in dieser Hinsicht äußerst gefährlich. Wollen wir unser Gespräch vergessen? Nein. Warum hat es in unserem Zeitalter bisher keinen perfekten Mord gegeben? Weil Esper, also Telepathen wie Sie, die Welt überwachen. Wer aber kann einen Telepathen daran hindern, einen Mordplan zu entdecken? Nur ein anderer Telepath. Aber bisher ist noch kein Mörder auf die Idee gekommen, einen guten Esper für seinen Plan einzuspannen. Oder er besaß nicht die Mittel dazu. Ich aber besitze sie. Tatsächlich. Ich habe einen Krieg zu führen. Ich kämpfe gegen die gesamte Gesellschaft. Das Grundelement eines Mordes wird sich nie ändern. Zu allen Zeiten wird es den Konflikt des Mörders mit der Gesellschaft geben, mit dem Opfer als Preis. Seid kühn, tapfer und zuversichtlich. Diesem Aktivposten hat die Gesellschaft nichts entgegenzustellen. Wenn du glaubst, der geborene Mörder zu sein, dann hüte dich davor, zu sorgfältig zu planen. Vertraue deinem Instinkt. Die Intelligenz mag versagen, der Instinkt jedoch nie. Geoffrey Reich. Das Vermächtnis des Gründers von Monarch, richtig? Der Instinkt des Mörders, den besitze ich. Weiter, Mr. Reich. Ich werde den Kampf führen und Sie werden mich mit den notwendigen Nachrichten versorgen. Ich muss wissen, wo sich de Courtney aufhält. Den Mord werde ich besorgen. Sie haben mir zu sagen, wann und wo sich die Gelegenheit dafür bietet. Sie müssen mich vor Espern warnen und das Gedankenlesen dieser Leute blockieren. Sie werden herausfinden, wen die Polizei verdächtigt und warum. Ich kann diesen Kampf führen und gewinnen. Mit Hilfe Ihrer Fähigkeiten. Habe ich recht? Sie haben recht, Mr. Reich. Sie machen mit, Ted? Ich mache mit. Schön. Wenn de Courtney nach New York kommt, ist er gewöhnlich Gast von Maria Beaumont. Ah, die goldene Nymphe. Richtig. Sie werden herausfinden, ob de Courtney das nächste Mal ebenfalls bei ihr Quartier nimmt. Davon hängen meine weiteren Entscheidungen ab. Im Hause Lincoln Parkers findet heute Abend eine Party statt. Ich vermute, dass auch de Courtneys Arzt aus Raumland, Dr. Atkins, anwesend sein wird. Er ist für eine Woche hier auf Terra. Bei ihm werde ich mit meinen Nachforschungen beginnen. Fürchten Sie Parker nicht? Würde ich mich sonst mit Ihnen einlassen, Reich. Mein Plan ist folgender. Ich kenne ein uraltes Buch mit Gesellschaftsspielen, deren Regeln ich alle bis auf ein Spiel, Sardine, unbrauchbar machen werde. Zur Sicherheit lasse ich es einen Taxator prüfen und wenn er die Manipulation nicht bemerkt, werde ich es Maria Beaumont schicken. Moment. Außerdem weiß ich, wie man antike Feuerwaffen ohne Kugeln abschießt. Aber wie wollen Sie Ihr Vorhaben vor Telepathen verbergen? Ich kann Sie lediglich schützen, wenn ich in Ihrer Nähe bin. Ich kann mir eine zeitweilig wirkende Gedankensperre besorgen. Ich kenne in der Melody Lane eine Liederkomponistin, die mir, ohne dass sie es merkt, helfen wird. Ein Ohrwurm als Gedankensperre. Das könnte gehen. Mr. Reich, diese Albträume werden andauern. Der Mann ohne Gesicht ist nicht das Symbol eines Mordes. Was? Da wollt ihr Gedankenleser den größten Fortschritt in der Entwicklung des Menschengeschlechts darstellen? ESPA, Extrasensory Perception, außersinnliche Wahrnehmung. Man sollte doch annehmen, dass ein ESPA-Arzt diese Albträume abstellen könnte. Von mir erfahren Sie darüber nichts. Nur ich oder ein anderer ESPA-1 könnte Ihnen Aufschluss darüber geben, aber nach unserem Gespräch werden Sie es nicht wagen, einen anderen zu konsultieren. Das soll meine Waffe gegen Sie sein. Gleichgewicht der Kräfte, Mr. Reich. Verstehen Sie? Die Gäste. Du musst deine Esper heiraten, bevor du 40 bist, Link. Die Gilde besteht darauf, das weißt du doch. Ich weiß das, Mary. Dann heirate mich, Lincoln. Die Gäste. Antworte mir erst, Link. Ich kann dir nicht die Antwort geben, die du dir wünschst. Geh, lass deine Gäste herein, Mr. Parker. Ich werde inzwischen den Imbiss fertig machen. Hallo, ich darf euch gar nicht erwarten. Ich brauche es wieder zu sehen. Atkins, Sherville, Tate, habt doch erwartet. Schaut euch doch nur dieses Gedankenchaos an. Es erinnert mich direkt an die Zeit, als wir noch in den Kindergarten gingen. Da wurde auch so wild durcheinander geschrien. Also bitte, ja, immer schön der Reihe nach. Hallo, guten Tag allerseits. Entschuldigt die Verspätung, aber wir haben uns erst nach Trauringe besorgt. Ich habe meine Freundin gebeten, mich zu heiraten. Ich habe leider ja gesagt. Nicht sprechen, hier ist keine Quasselbude für Drittklassige. Ich habe dir ausdrücklich verboten zu sprechen. Entschuldige, ich vergaß. Achten Sie nicht auf ihn. Er ist selbst gerade ein Esper zweiten Grades geworden. Ich bin Lincoln Parker, der Polizeipräfekt, und spiele den Sherlock Holmes. Wenn Ihr Verlobter Sie mal schlagen sollte, dann werde ich dafür sorgen, dass er es bedauern wird. Dies ist Gus Tate, ein Esper-Quacksalber ersten Grades. Daneben Sam und Sally Atkins. Sam ist ebenfalls Quacksalber. Seine Frau ist Esper 2 und Kindergärtnerin. Sie sind gerade von Raumland zu Besuch gekommen. Guten Tag. Guten Tag. Ja, das dort ist Galen Sherville. Er unterhält sich gerade mit Ellery West. Gally studiert an der Technischen Hochschule und ist ein Esper 2. Oh ja, wir sind Esper 2. Diese Esper ersten Grades können einem direkt Angst einjagen. Der Grund, Dr. Atkins, weshalb ich de Courtney erwähnte, ich bin gerade auf einen Fall gestoßen, der ähnlich zu liegen scheint. Tatsächlich? Sehr interessant. Da hätte ich gern unsere Aufzeichnungen verglichen. Wissen Sie, offen gestanden, ich habe die Reise zur Terra unternommen, weil de Courtney ebenfalls herkommt. Es ist nur schade, dass er nicht erreichbar sein wird. Was würdest du davon halten, wenn Parker den Posten bekäme? Als Präsident der Gilde? Ja. Parker ist ein tüchtiger Mann. Etwas romantisch zwar, aber tüchtig. Er wäre ein ausgezeichneter Kandidat, wenn er sich bloß endlich entschließen würde, zu heiraten. Er hat eine zu schwärmerische Natur, darum findet er nicht das richtige Mädchen. Ja, das ist das Pech aller Esper, ersten Grades. Lass gut sein, Gas. Das Glas lässt sich ersetzen. Ich musste es zerschlagen, um dich zu schützen. Du strahlst ja schreckliche Unruhe aus. Den Teufel tue ich, Parker. Erzähl mir nichts. Was ist mit Ben Reich? Ben Reich? Wie kommst du auf ihn? Den ganzen Abend schon geht dir dieser Mann im Kopf herum. Ich konnte es wirklich nicht übersehen. Du irrst dich, Parker. Es müssen die Gedanken eines anderen sein. Parker, ich schwöre dir. Hast du dich etwa mit Reich eingelassen, Gus? Nein. Lass dir von einem alten Freund einen guten Rat geben. Reich kann dich ins Unglück stürzen. Erinnerst du dich an Jerry Church? Reich hat ihn ruiniert. Pass auf, dass dir nicht das Gleiche passiert. Ist Ihr Visiophon abhörsicher? Selbstverständlich. Ich habe also gestern Abend Atkins Gehirn durchforscht. Aber ehe ich Ihnen berichte, möchte ich Sie warnen. Ein Esper 1 kann seine Gedanken tarnen. Ich verstehe. Also, Crede Courtney kommt Mittwochmorgen an Bord der Astra von Marcia an. Er wird sich sofort in den Palast der Maria Beaumont begeben. Dort wird er die Nacht in einer der Suiten verbringen. Aber das ist streng geheim. Eine Nacht? Und dann? Seine Pläne? Ich weiß nicht. Nach Atkins Gedanken zu urteilen, steht de Courtney unter einer gewaltigen Willensanstrengung. Sein Lebens- und sein Todestrieb haben sich infolge einer großen seelischen Belastung verwirrt. Und er hat es auf mich abgesehen. Atkins will am Donnerstagmorgen versuchen, ihn von seinem Vorhaben abzubringen. Ganz gleich, worum es sich dabei handelt. Atkins braucht sich nicht zu bemühen. Ich werde de Courtney selbst daran hindern, sein Vorhaben auszuführen. Das ist Notwehr, Tate, und nicht Mord. Es darf nichts schiefgehen, Reich. Sie sind sich wohl darüber im Klaren, was uns sonst blüht. Die Demolition. Uns beiden. Mr. Reich, was wünschen Sie? Ich möchte ein ganz ausgefallenes Geschenk für einen alten Freund haben. Auf diesem Tisch liegen unsere neuesten piezoelektrischen Kristalle. Nein. Es soll was ganz Besonderes sein. Warum stellen Sie eigentlich keine Esper ein, die die Wünsche der Käufer mühelos feststellen können? Das ist wirklich ein altmodischer Betrieb hier. Was ist denn das? Antike Bücher, Mr. Reich, die noch gedruckt worden sind und Schriftzeichen enthalten und die man mit den Augen lesen muss. Interessant, wirklich. Ach, und was ist das hier? Gesellschaftsspiele für Partys. Wie alt dieser Schmöker ist. Unglaublich. Dann kannte man damals also auch schon Partys. Dann sehen Sie sich bloß mal das Inhaltsverzeichnis an. Fenderspiele. Blinde Kuh. Sardine. Ein Spieler wird zur Sardine ausgewählt. Nachdem alle Lichter gelöscht sind, versteckt sich dieser irgendwo im Haus. Nach wenigen Minuten ziehen die übrigen Mitglieder los, die Sardine zu suchen. Der Erste, der sie findet, verrät dies nicht, sondern versteckt sich am gleichen Ort. Schließlich werden sich immer mehr Mitspieler einfinden, bis der Letzte, der Verlierer, allein durch das dunkle Haus wandert. Das Buch nehme ich. Schon, du hättest mich vergessen. Wie lieb von dir. Komm doch heute Abend zu mir. Wir haben eine Party. Wir könnten gleich ein paar Spiele aus deinem schönen Buch machen. Kommst du? tröstlich. Heute Abend verhindert. Eine meiner Millionen ist mir abhanden gekommen. Ich gebe dir eine von meinen, Ben. Nehme Einladung erfreut an. Bringe Bekannten mit. 1000 Küsse. Hallo, David. Nun, Mr. Reich. Ich habe den Eindruck, dass du diesmal nicht geschäftlicher bist. Stimmt. Warum dieser flüchtige Kuss? Wenn ein Mann ein Mädchen küsst, gibt er seinem Geld den Abschiedskuss, David. Und du hast mich trotzdem geküsst? Nur weil du so aussiehst wie die Jungfrau auf unseren Münzen. Also schön, was drückt dich? Es wird zu viel gespielt bei uns. Du willst also einen Song gegen das Spielen? Ich möchte eine Melodie, die sich ans Unterbewusstsein richtet. Jedenfalls muss sie gut sein. Ich werde sie mir von morgens bis abends anhören müssen. Das lässt sich nicht ändern. Meine Melodien sind alle gut. Sie hören sich gut an. Beim ersten Mal. Das wird dich ein Tausender extra kosten. Welche Melodie war eigentlich die einprägsamste? Die einprägsamste? Noch heute wird mir schlecht, wenn ich daran denke. Ein Monat wurde garantiert. Mich verfolgte die Melodie über ein Jahr. Übertreibst. Nein, eher ein Wort, Mr. Reich. Ich schrieb einen Song für eine Show. Er hieß Tänzer, Set the Tänzer. Kann ich das Ding mal hören? Nein, das möchte ich dir wirklich nicht antun. Na komm, Duffy, stell dich nicht so an. Na gut, mein Lieber. Das wird dann die Strafe für deinen oberflächlichen Kuss sein. Six, sir. Five, sir. Four, sir. Three, sir. Two, sir. One. Tenzer, set the tenzer. Tenzer, set the tenzer. Tension, apprehension, and dissension have begun. Thank you. ich das aushalten müssen? Höchstens einen Monat. Tänzer. Gibt's denn keine Möglichkeit, diese schreckliche Melodie schnell wieder loszuwerden? Aber sicher. Du brauchst dich nur ein bisschen mehr um mich zu kümmern. Jerry Church? Was möchten Sie von mir? Sie sind doch ein Esper. Lesen Sie doch meine Gedanken. Ich weiß nicht. Da ist so eine verrückte Musik. Dann will ich es Ihnen sagen. Einen Revolver möchte ich. Ein... Wie heißt das Ding? Revolver. Eine alte Waffe. Man kann damit Kugeln abschießen. So etwas habe ich nicht. Doch, Jerry. Quizzard hat mir davon erzählt. Er hat ihn hier in deinem Pfandhaus gesehen. Er ist aus Stahl. Sehr interessant. Und wozu brauchen Sie diesen Revolver? Lesen Sie doch meine Gedanken. Schade um die Mühe. Wofür wollen Sie das haben? Ich möchte den Revolver einem Freund zum Geschenk machen, Dr. Augustus Tate. Tate? Kennen Sie ihn? Er sammelt Antiquitäten. Aber gewiss kenne ich ihn. Das gibt ein prachtvolles Geschenk für Gas. Das Ding ist nämlich geladen. Oh, geladen? Ein Geschenk für Gas. 5 Giftzähne für Gas. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich einen harmlosen Zweck verfolge. Also werden wir die Giftzähne ziehen. Was verlangen Sie, Jerry? Ich möchte wieder in die Gilde aufgenommen werden. Das ist der Preis. Ich bin kein Esper, ich gehöre nicht zur Gilde. Sie könnten die Leute bestechen, erpressen. Helfen Sie mir, Ben. Ich habe Ihnen auch mal geholfen. Dafür habe ich gut gezahlt. Sie haben mich ruiniert. Jerry, Selbstmord wäre wirklich das Beste für dich. Ich bringe den Tod zurück. Nicht das hektische, verrückte Töten des Wahnsinnigen, sondern den wohlüberlegten, kaltblütig geplanten Mord. Um Gottes Willen, Mann, seien Sie vorsichtig. Sie zeigen Ihre Absicht zu offen. So ist es besser. Hier kommt einer der Esper-Sekretäre, die aufpassen, dass sich kein ungeladener Gast einschmuggelt. Dr. Tate? Ich bin sprachlos. Wirklich, ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Bitten Sie mehr. Bitte, Mr. Reich. Mein lieber Ben, es ist einfach wundervoll, dass du gekommen bist. Hast du die vermisste Million schon gefunden? Ich halte sie eben jetzt in den Armen, meine Liebe. Sei vorsichtig mit deinen Liebeserklärungen. Jedes Wort, das man auf dieser Party spricht, wird frustriert. Madame, ich habe eine leichte Unregelmäßigkeit entdeckt. Was ist los? Der junge Sherwood, Galen Sherwood. Was ist mit ihm? Links von der Fontäne, Madame. Ich habe seine Gedanken gelesen. Er hat sich eingeschmuggelt. Ein Student, Madame. Er hat gewettet, auch ohne Einladung Zutritt zu erlangen. Als Beweis will er ein Bild von Ihnen stehlen. Soll ich ihn entfernen lassen? Nein, er soll das Bild bekommen. Und er wird es nicht einmal zu stehlen brauchen. Oh, Ben ist eifersüchtig. Komm, mein Lieber. Wir wollen essen. Reich, Sie müssen die Sache aufgeben. Der junge Sherwood ist Esper 2. Ich kann Marias Sekretäre ausschalten. Sie sind nur Esper 3. Grades. Aber ich kann keine Garantie übernehmen, wenn ich mich außerdem noch um einen Esper 2 kümmern muss. Selbst wenn er fast noch ein Kind ist. Versuchen Sie nicht, mir meinen Vorhaben auszureden. Heute führe ich die Tat aus. Hallo. Hallo. Ich bin Ben Reich. Ich heiße Galen Sherwood, das heißt Galen Sherwood. Dieses verdammte Lied. Ich hab's gestern zufällig gehört und jetzt geht's mir nicht mehr aus dem Kopf. Madame Beaumont weiß, dass Sie sich eingeschmuggelt haben, Sherwood. Oh nein. Doch. Dann verschwinde ich am besten. Ohne das Bild? Auch darüber wissen Sie Bescheid. Dann muss doch ein Esper hier im Haus sein. 2, die Sekretäre von Maria. Wie soll ich es bloß mit dem Bild anstellen, Mr. Reich? Ich habe 50 Credits gewettet. Sehen Sie dort diesen Gang? Gehen Sie hindurch und halten Sie sich dann rechts. Sie kommen in ein Studio. An den Wänden hängen Massenabbilder von Maria. Alle in synthetische Edelsteine gefasst. Bedienen Sie sich. Sie wird keins vermissen. Vielen Dank, Mr. Weich. Vielleicht kann ich Ihnen auch einmal einen Gefallen tun. Ungetreuer Liebhaber, mit wem warst du zusammen? Mit dem jungen Chervil. Er fragte mich, wo du die Bilder aufbewahrst. Ben, du hast es ihm noch nicht gesagt. Aber klar, er ist bereits auf dem Weg und holt sich eins. Und dann wird er verschwinden. Du weißt, dass ich eifersüchtig bin. Das will ich auch hoffen. Meine Gäste haben den dringenden Wunsch nach Einsamkeit und Dunkelheit. Ich weiß ein schönes Spiel. Salut. Ich weiß wirklich nicht, wie sie unerkannt davonkommen wollen. Sie strahlen auf jeder Wellenlänge Mordlust aus. Er ist allein. Atkins hatte recht. Der Mann ist furchtbar krank. Wo steckt er? Gehen Sie durch diesen Gang zum Musikzimmer und wenden Sie sich danach rechts die Treppe hinauf. Sie gelangen in eine Passage. Hier müssen Sie sich wieder rechts halten. Sie kommen dann in die Gemäldegalerie. Es ist die Tür zwischen den beiden Bildern Raub der Lucretia und Raub der Sabinerin. Bezeichnet. Öffnen Sie diese Tür. Gehen Sie die Treppe hinauf. Dann gelangen Sie in einen Vorraum. Courtney befindet sich in der dahinterliegenden Brautsuite, die Marias Großvater einrichten ließ. Tod. Tod. Seit Jahren habe ich auf diese Stunde der Abrechnung gewartet. Ich muss in den Mund treffen. Also noch am Leben. Ich bin Ben Reich von Monarch. Ben. Lieber Ben. So lange gewartet. Kann nicht sprechen. Mein Hals. Seit 10 Jahren setzen Sie mir das Messer an die Kehle. Dabei wäre Platz für uns beide gewesen. Monarch und de Courtney. Ben. Nennen Sie mich nicht dauernd Ben! Ich bin nicht Ihr Ben. Vorige Woche gab ich Ihnen eine letzte Chance. Ja, gewiss. Verschmelzung unserer Unternehmen. Ich willigte ein. Was? Ich nahm an. Sie nahmen das Angebot an? WWHG heißt abgelehnt! Nein! heißt angenommen. Du hast mein Angebot abgelehnt. Ich bin nicht dein Feind, Ben. Nein, du bist nicht mein Feind. Du bist schon tot. Seit ich hier bin, bist du tot, Mann ohne Gesicht. Vater! Vater! Mein Vater! Wer bist du? Wo kommst du her? Gib her! Zum Teufel mit Tät. Ich habe hier gewartet. Sie Idiot! Ein Mädchen war bei ihm. Ich glaube, seine Tochter. Sie ist weg. Sie hat den Revolver. Ich werde sie finden. Hat jemand meine Abwesenheit schon bemerkt? Nein. Sie spielen noch immer Sardine. Wir sind ziemlich die Letzten, die noch im Haus herumlaufen. Wir müssen das Mädchen kriegen. Kommen Sie. Hallo? Maria? Wo seid ihr? Sie müssen das Mädchen töten. Halten Sie den Mund. Suchen Sie sie lieber. Hallo? Wo seid ihr denn? Maria? Ich bin hier. Hallo? Wo steckst du, Maria? Komm auf die Bühne, mein Lieber. Jetzt haben wir ihn. Licht! Oh, Ben, das ist gemein. Du hast kein Kostüm angezogen. Das ist wirklich nicht schön von dir. Mr. De Courtney ist eben ermordet worden. Seine Tochter Barbara ist verschwunden. Verehrte gnädige Frau, welch aufregender Abschluss Ihrer schönen Party. Damit werden Sie in die Geschichte eingehen. Mein lieber Präfekt, ich habe ja solche Angst. Ich will den, der mich diese Kunst gelehrt hat, wie Vater und Mutter ehren. Gus Tate. Oh, hallo, Parker. Ich will mein Vermögen mit ihm teilen und ihm helfen, falls er in Not geraten sollte. Du so heimlich still und leise hier mit Ben Reich? Also doch. Ich will diese Kunst nach bestem Vermögen weiterlehren. Ich will ein Leben führen zum Besten der Menschheit und nichts Böses tun. Ich will keine tödlichen Gedanken hegen, auch wenn dies jemand von mir fordern sollte. Aber nicht doch, Gus. Ich will nur zum Besten der Menschheit die Gedanken lesen. Was immer ich auch für Gedanken sehen oder hören werde, wenn sie geheim sind, werde ich darüber tiefstes Schweigen bewahren. Bleib hier und hilf uns. Dies scheint ein ausgewachsener Mordfall zu werden. Hallo, Link. Reich rief mich als Rechtsberater her. Bitte keine Gedankenleserei, Link. Die Untersuchung hat auf ganz normale Art stattzufinden. Ich bin hier, um darauf zu achten, dass diese Bedingung eingehalten wird. Ich werde bei jedem Verhör dabei sein. Kannst mich nicht daran hindern, Gedanken zu lesen, Joe. Dazu fehlt ja jede gesetzliche Grundlage. Vorausgesetzt allerdings, dass der Betreffende seine Einwilligung gegeben hat. Ich bin hier, um dir zu sagen, ob du diese Einwilligung bekommst oder nicht. Es interessiert mich, warum er so schnell nach seinem Rechtsanwalt gerufen hat. Ist er vielleicht in die Sache verwickelt? Ich bin in viele Sachen verwickelt. Man kann nicht ein Unternehmen wie Monarch leiten, ohne eine Menge Geheimnisse zu besitzen, die unbedingt geschützt werden müssen. Ein Mord gehört nicht zufällig zu diesen Geheimnissen. Lass das, Parker. Ich versuche nur, seine Gedanken zu ergründen, weil er mir so sympathisch ist. Dann finde ihn bitte ein andermal sympathisch. Mir wäre es lieber gewesen, wenn Sie keinen Rechtsanwalt bemüht hätten. Warum haben Sie sich eigentlich nicht wie die anderen verkleidet? Geschmackssache. Würden Sie mir und meinem Assistenten Descentes gestatten, Ihre Gedanken zu lesen, um noch einige Einzelheiten festzustellen? Darüber hat einzig und allein mein Rechtsanwalt zu entscheiden. Die Antwort lautet nein. Jeder Mensch hat das von der Verfassung garantierte Recht, ein ESPA-Verhör zu verweigern, ohne deshalb irgendwie benachteiligt zu werden. Reich verweigert ein derartiges Examen. Na schön. Dann wollen wir also mit dem allgemeinen Verhör beginnen. Descentes? Ja, Lenk? Der Kerl ist reif für die Demolition. Womit wurde de Courtney getötet? Das wissen wir nicht. Das weißt du immer noch nicht. Du hattest 3 Stunden Zeit, Descendes. Wir haben nicht den geringsten Anhaltspunkt gefunden. Was hat dieses entsetzliche Loch in seinen Schädel gerissen? Harte Strahlen? Keinerlei Verbrennung. Kristallisation? Keinerlei Erfrierung. Eine Nitrodampfladung? Keine Ammoniakrückstände. Säure? Dafür ist die Wunde zu groß. Moment. Wie wär's mit einem Projektil? Was ist das? Eine altertümliche Waffe. Man verwendete damals Geschosse, die durch eine Explosion vorwärts getrieben wurden. Dann scheidet es in diesem Fall aus. Warum? Warum? Weil kein Geschoss zu finden ist. Weder in der Wunde, noch im Zimmer, noch sonst irgendwo. Hast du denn gar nichts für mich? Doch. Er aß vor seinem Tod Süßigkeiten. Ich fand einen Bonbonrest in seinem Mund. Und? Im ganzen Zimmer keine Süßigkeiten. Du kannst sie alle aufgegessen haben. Es ist kein Zucker in seinem Magen. Außerdem würde er keine Süßigkeiten gegessen haben. Warum nicht? Kehlkopfkrebs im letzten Stadium. Er konnte nicht mehr sprechen, geschweige denn etwas essen. Na gut. Wir kennen also kein Motiv, wissen auch nichts über die Methode. Nun wollen wir nur hoffen, dass wir einwandfrei feststellen können, wie sich die Gelegenheit zur Tat ergab. Sonst werden wir Reich niemals überführen. Ich habe vorhin bei Maria Joe Quatermain beschummelt, spielte eine kleine Szene und lenkte Joe ab, sodass ich Reichs Gedanken lesen konnte, nur so, um sicher zu gehen. Natürlich kommt das nicht in die Akten. Aber mir hat es genügt, um meinen Verdacht zu bestätigen. Nehmen Sie doch Platz, Reich. Nein, nein, ich lese nicht Ihre Gedanken. Das habe ich ja gar nicht angenommen. Aber vorhin in Marias Studio haben Sie es getan, nicht? Haben Sie das gefühlt? Nein, aber vermutet. Genau das Gleiche hätte ich nämlich an Ihrer Stelle getan. Man ist also keiner von uns beiden sehr vertrauenswürdig. Wir sind schließlich keine kleinen Kinder. Nur Schwächlinge verlangen fortwährend Fairplay. Wenn Sie nur ein Mörder wären, fände ich das nicht weiter tragisch. Aber Sie sind ein halber Verbrecher und ein halber Ehrenmann. Und das macht die Geschichte so schlimm. Sie sind durchtrieben, Parker. Sie können mir tatsächlich Angst einjagen. Bei Ihnen weiß man nie, woher der Schlag kommt und wie man sich abdecken soll. Hören Sie doch endlich auf, sich abzudecken. Ich sollte auf den besten Kampf meines Lebens verzichten? Nein, Link. Diesen Kampf fechten wir beide bis zum Ende durch. In Ihnen habe ich einen großen Partner verloren. Sie haben einen großen Menschen in sich selbst verloren, Ben. Feinde? Feinde. Diesen Halunken werden wir es zeigen. Schreiben Sie an die Liga der ESPA-Patrioten. Sehr geehrter Herr. Guten Morgen, Parker. Habe Sie ja eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ihre organisierte Kampagne, die Abgaben an die Gilde herabzusetzen und damit die Ausbildung weiterer ESPA zum Nutzen der Menschheit zu erschweren, ist ein glatter Verrat an unserer Sache. Neuer Abschnitt, Miss Prim. Haben Sie nun endlich die Esperin Ihrer Träume gefunden? Noch nicht, Sir. Zum Donnerwetter, Parker. Heiraten Sie endlich. Ich möchte doch nicht ewig auf diesem Posten kleben bleiben. Warum bekennen Sie sich nicht offen zu Ihren Absichten? Sie wünschen doch weiter nichts, als dass die Esper-Kräfte nur einer kleinen explosiven Clique vorbehalten bleiben, damit Sie die übrige Welt beherrschen. Und ausbeuten können. Was wollen Sie eigentlich, Parker? Ich möchte eine Suchmeldung in Umlauf gebracht haben. Verschonen Sie mich damit. Sprechen Sie mit meiner zweiten Sekretärin. Neuer Abschnitt, Miss Prim. Haben Sie wirklich solche Angst? Wenn Papa Zung tobt, dann tun wir alle so, als kämen wir vor Angst um. Das freut ihn. Er will nämlich nicht daran erinnert werden, dass er doch eigentlich schon ein richtiger Weihnachtsmann ist. Na schön. Ich komme auch als Weihnachtsmann zu Ihnen. Hier habe ich etwas für Sie. Das Mädchen ist schön. Strahlen Sie die Meldung bitte an alle Esper aus. Der Esper, der mir Barbara de Courtney ausfindig macht, braucht ein Jahr lang keine Steuern an die Gilde abzuführen. Dann wird diese Nachricht wie ein Lauffeuer herumgehen. Ich will Ihre bedingungslosen Dienste, Quizzard. Sie wollen eine ganze Menge. Ich habe auch eine Menge dafür zu bieten. Dann müssten Sie schon 100.000 Eier bereithalten. 100.000 also. Schön. Ja. Ich mache mit. Gut, Quizzard. Als erstes sollen Sie mir ein Mädchen beschaffen. Es heißt Barbara de Courtney. Das hängt also mit Ihrem Mord zusammen. Dachte ich mir doch gleich. Haben Sie was dagegen? Ich muss das Mädchen haben, ehe sie der Polizei in die Hände fällt. Sie ist etwa 25, ungefähr 1,63 groß und schätzungsweise 54 Kilo schwer. Schlank, lange Beine, blond, dunkle Augen und ein scharf geschnittenes Gesicht. Vollen Mund, leicht gebogene Nase. Verstanden. Ich warne Sie. Treiben Sie kein Doppelspiel. Wir wissen, dass Reich und de Courtenay Konkurrenten waren. War das Motiv des Mordes Profitsucht? Was hat Reich durch den Mord an de Courtenay zu gewinnen? Wo ist das Mädchen? Sie hat das Spiel aus einem alten Buch, das Reich ihr geschenkt hatte. Es ist bei Graham, dem Taxator, nachzuprüfen, wieso das einzig lesbare Spiel Sardine war. Diese Fragen will der Computer geklärt haben. Wo steckt das Mädchen? Reich fand das Buch offensichtlich per Zufall. Wo ist das Mädchen? Man prüft nach, wo Sie das Buch her hatten, das Sie der Beaumont zum Geschenk machten. Sollen Sie. Ich bin gedeckt. Ich muss mich jetzt völlig auf das Mädchen konzentrieren. Hessop ist zu beschatten, Codechef von Monarch. Vermutlich hat er wichtiges, verschlüsseltes Beweismaterial bei sich. Wo ist das Mädchen? Wir müssen ein hübsches, junges Mädchen finden und sie zur Raketenkönigin wählen. Wer die Monarchdüse kauft, muss das Gefühl haben, auch gleichzeitig dieses Mädchen mitzubekommen. Es soll etwa 25 Jahre alt, 1,63 Meter groß sein und 108 Pfund wiegen. Sie soll blond sein und dunkle Augen haben. Achtung, die Polizei schickt einen Mann zum Monarch. So dumm kann Parker doch eigentlich nicht sein. Vielleicht habe ich ihn tatsächlich überschätzt. Unser Strohmann durchsucht die Bücher von Monarch. Wo ist das Mädchen? Er bitte nähere Informationen über das Spielbuch. Reich kaufte es zufällig, ließ es taxieren und schickte es der Beaumont als Geschenk. Wo steckt das Mädchen? Reich beklagte sich über die Spielleidenschaft seiner Angestellten und besorgte sich bei Duffy Weigand ein psychologisches Lied. Es macht den Eindruck, als sei er rein zufällig an die Gedankensperre gekommen. Was ist mit dem Mädchen? Überprüfen Sie Ihre Rechtsabteilung. Ich kann nicht feststellen, was los ist, aber es droht Gefahr. Mein Gott, Schuka, du verdienst doch schon ein Vermögen mit dieser geistesgestörten Blondine, die dir vor kurzem zugelaufen ist. Dein Gruselkabinett da unten im Keller ist doch die reinste Goldgrube. Wozu brauchst du also noch mein Geld? Erstens ist das blonde Mädchen nicht geistesgestört, sondern ein echtes Medium. Zweitens unterhalte ich kein Gruselkabinett, sondern bin eine legal zugelassene Wahrsagerin. Drittens bezahlst du mir endlich die rückständige Miete für 6 Wochen. Sonst werde ich dir einmal deine Zukunft weissagen. Und die sieht gar nicht rosig aus. Das bedeutet wohl viertens, dass ich jetzt losziehen muss und mir irgendwo Geld beschaffen. Genau. Auf deine Verantwortung. Schuka, ist das Blut sauber? Haben Sie das nicht genügend Geld mit ihr. Geld. Geld. Jerry, du, ich hab doch noch mein Taschenpianino bei dir. Weißt du, das Goldene mit den Perlen. Willst du das auslösen? Nee, kannst du mir nicht noch mal was drauf geben? Nein. Dabei verdient die Schuka wirklich genug mit ihrer Wahrsagerei. Besonders seit ihr das Mädchen, dieses blonde Medium, zugelaufen ist. Ach so? Ich hab was für Sie, Ben. Und was? Ich hab das Mädchen gefunden. Was ist Ihnen das wert? Wo ist sie? Was ist sie Ihnen wert, Ben? Alles. Ihre Rehabilitierung. Mir gehört jetzt die Liga der Esper-Patrioten. In Ordnung. Bei Chuka Fruit, Westbastion 99, Regenbogenhaus. Geld. Ich brauche Geld. Die Bank. Guten Tag, ich bin Charter Z. Unser Kassierer hat ihn versehen. Seriös bleiben müssen. Nennen. Ich tausche Ihnen die Scheine um. Seht ihr den Ganoven da? Der Schwarze da? Aha. Gleich wird er mit dem üblichen Trick einem Kunden das Geld abnehmen wollen. Ach, entschuldigen Sie. Ich bin von Schalter Z. Unser Kassierer hat sich leider geirrt und Ihnen Scheine einer falschen Serie ausgezahlt. Wie ist denn das möglich? Wenn Sie mir bitte das Geld zurückgeben wollen, ich tausche es Ihnen sofort um. Warten Sie einen Augenblick. Halt, einen Moment. Halt, lassen Sie mich. Was Komm, wollen Sie mal. Ja. Ich habe einen guten Fall gemacht. Ist denn für den Kerl eine Belohnung ausgesetzt, Fred? Nein, für den nicht. Aber für das, was er im Kopf hat. Ich muss sofort die Gilde anrufen. Das der Beschreibung von Barbara de Courtney entsprechende Mädchen befindet sich bei Chuka Fruit, Westbastion 99, Regenbogenhaus. Das Glück zu suchen. Das Glück. Hauptsache, ich komme zu Chuka Fruit. Und zwar so schnell wie möglich. Dann darf ich Sie zur Kasse bitten. Nein, Glückssuche kostet etwas mehr. Stimmt so. Viel Glück, mein Herr. Und damit endet natürlich die Illusion. Deines reichen alten Onkels in Paris wartest. Du, so den weiten Weg von Pluto hierher gekommen bist, um eine Lösung zu erfahren. Du aus Raumland. zu werden begehrst. Unglaublich. Diese Frau ist ja tatsächlich eine Espe. Du kannst mich verstehen, Sugarfoot. Wie? Wer sind Sie? Name Lincoln Parker. Beruf Polizeipräfekt. Absicht, ich möchte ein Mädchen verhören. Sie heißt Barbara de Courtney und ich habe in Erfahrung gebracht, dass sie sich hier befinden soll. Gehen Sie! Fort! Gehen Sie doch! Wo ist das Mädchen? Kein Mädchen. Hier ist kein Mädchen. Seien Sie nicht albern, Schuka. Lesen Sie doch nur die Gedanken Ihres Publikums. Da. Dieser alte Tattergreis, der von der rotäugigen Frau besessen ist. Er war bereits früher hier. Er wartet auf Barbaras Auftritt. In einer halben Stunde wird sie erscheinen. Sie bietet einen Trance-Akt, der musikalisch umrahmt wird. Sie trägt ein kurzes, mit Goldmünzen besetztes Kostüm. Sie... Ach, der Kerl fantasiert ja. Ich habe niemals... Zucker, wo ist das Mädchen? Nein! Das Regenbogenhaus. Ah, ja, ich sehe. Das Mädchen? Seien Sie mal still, das ist Parkers Stimme. Wo denn da oben, Sugar? Ah, ja. Im obersten Stock? Im vierten Zimmer links. Gleich nach der scharfen... Im vierten Zimmer links. Ganges. Das ist ja ein kompliziertes Labyrinth. Gleich nach der scharfen Biegung des Ganges. Wollen wir sicherheitshalber noch einmal wiederholen? Sie ist also im obersten... Machen Sie schnell, Reich. Parker ist im Haus. Bleiben Sie hier, Tate. ...scharfen Biegung des Ganges. Mach, dass du hier rauskommst. Du verdammter Polizist! Scher dich zum Teufel! Ich bin bereits auf dem Weg. Wollen Sie sich vergnügen oder wünschen Sie das Glück zu suchen? Vergnügen. Dann darf ich Sie zur Kasse bitten. Machen Sie schon. Ja. Halten Sie bitte diese Fassung. Danke, ich nehme den Lift. Im obersten Stock. Gleich nach der scharfen Biegung des Ganges. Ist alles in Ordnung? Ist alles in Ordnung, Mr. Courtney? Brauchen Sie Hilfe? Vater, nein, kommen Vater! Kommen Sie, Mr. Courtney. Zu spät, Reich. Diesmal sind Sie zu spät gekommen. Sie befindet sich in einem hysterischen Dämmerzustand. Sie reagiert nur auf das Schlüsselwort Hilfe und durchlebt dann aufs Neue ein schreckliches Erlebnis. Den Tod ihres Vaters. Ach so. Ich verstehe. Im Übrigen Katatonie. Unheilbar? Irreparabel ist nur der physische Tod. Kann ich das Mädchen verwenden? Inwiefern? Ihre Gedanken lesen. Da sehe ich keinen Hindernisgrund. Wir haben ihr die Déjà Éprouvé-Serie gegen Katatonie gegeben, aber das steht ihrem Vorhaben nicht im Wege. Die Déjà Éprouvé-Serie? Eine großartige neue Behandlungsmethode. Sie wurde von Gatt entwickelt, übrigens auch ein Esper. Der an Katatonie erkrankte Patient flüchtet vor der Wirklichkeit. Sein Bewusstsein ist nicht in der Lage, den Konflikt zwischen Umwelt und eigenem Unterbewusstsein zu lösen. Er wünscht sich, niemals geboren zu sein. Er versucht, in den fötalen Zustand zurückzukehren. Wir lösen das Unterbewusstsein von der Persönlichkeit des Patienten und senden es sozusagen in den Mutterschoß zurück. Darauf schenken wir ihm dann ein neues Leben. Verstehen Sie? Ich verstehe. An der Oberfläche seiner Seele, also durchaus bewusst, macht der Patient nochmals eine allerdings sehr rasche Entwicklung durch. Das Säuglingsalter, die Kindheit bis zur Reife. Wollen Sie damit sagen, dass Barbara de Courtney nochmals auf die Entwicklungsstufe eines Babys zurückgeführt wird? Dass sie laufen und sprechen lernen muss? Ganz recht. Diese Phase dauert aber nicht länger als 3 Wochen. Und wenn sie dann die geistige Entwicklungsstufe eines Erwachsenen erneut erreicht hat, wird sie imstande sein, der Wirklichkeit, der sie jetzt zu entfliehen sucht, ins Auge zu schauen. Ich muss jetzt wieder zurück in die Klinik. Es freut mich, dass ich Ihnen behilflich sein konnte. Für mich ist es immer eine besondere Freude, wenn ich von einem Esper zu Rate gezogen werde. Ich begreife die feindselige Einstellung nicht, die manche Leute Ihnen gegenüber an den Tag legen. Tja, also dann, danke, Dr. Dienst. Warum hast du Barbara nicht im Kingston Hospital gelassen? Dort habe ich nicht die Ruhe, die ich für meine Arbeit brauche. Ich muss das genaue Bild der Mordszene aus ihrem Unterbewusstsein herausholen. Wenn ich es habe, habe ich auch Reich. Hilfe, Barbara. Wessen Stimme, Barbara? Wer ist das? Ein Freund, Barbara. Ich bin ganz allein. Was siehst du, Barbara? Einen Mann. Zwei Männer. Wen? Geh fort. Bitte. Geh. Ich mag keine Stimmen hören. Da schreit jemand. Was tut dein Vater, Barbara? Er... Nein. Du gehörst nicht hierher. Wir sind nur zu dritt. Vater, ich und... Sieh noch einmal hin, Barbara. Ist er das, Barbara? Sieh ihn dir genau an. Ist er es? Ja. Ja. Es war Ben Reich, Mary. Was hast du gesehen? De Courtney wollte ermordet werden. Nein. Doch. Vielleicht hat er sogar im Beisein Reichs Selbstmord verübt. Barbaras Erinnerungsvermögen ist hier sehr konfus. Dieser Punkt muss sofort geklärt werden. Ich werde mit De Courtneys Arzt sprechen müssen. Sam Atkins. Er ist mit seiner Frau vergangene Woche wieder nach Raumland zurückgekehrt. Ich nehme das 10 Uhr Raumschiff. Meine Damen und Herren, unser Luxusraumschiff, Ferienkönigin, wird in wenigen Minuten zur Landung auf Raumland ansetzen. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie angeschnallt sind und bringen Sie Ihre Sitze in eine landegerechte Position. Denjenigen, die Raumland zum ersten Mal betreten, empfehlen wir, die unter Ihren Sitzen befindlichen Kopfhörer mit Informationen über Raumland. Vor vielen Generationen wurde Raumland gegründet, das zunächst eine flache Scheibe von einer halben Meile Durchmesser aus Asteroidengestein war. Ein Gesundheitsreformer installierte dann eine transparente Hemisphäre aus Luftgel und einen Atmosphärengenerator und gründete eine Kolonie. Von dem Zeitpunkt an wuchs Raumland weiter und dehnte sich nun hunderte von Meilen aus. Jeder der neuen Unternehmer fügte wieder eine Meile an, errichtete seine eigene transparente Hemisphäre und nahm den Betrieb auf. Künstliche Hemisphären schimmern gegen den blau-schwarzen Weltenraum wie Seifenblasen. Raumland bietet Hotels, Vergnügungsparks, Kurorte, Kliniken und einen Friedhof. Auf der zum Jupiter hingelegenen Seite befindet sich die gigantische 50 Quadratmeilen bedeckende Hemisphäre des Naturschutzparkes. Es erwartet Sie hier mehr Naturgeschichte und mehr Wetter per Quadratmeile als auf jedem anderen Planeten. Lebensmüde? Wieso? Er war in Auflösung begriffen. Er verfiel vor seelischer Erschöpfung und stand am Rand des Selbstmordes. Ich unternahm den Flug zur Terra nur, um ihn davon abzubringen. Das ist ein ziemlicher Schlag für mich. Dann kann er sich also selbst dieses Riesenloch in den Hinterkopf geblasen haben. Was, ein Loch im Hinterkopf? Ja. Wenn das so ist, dann kann ich Ihnen definitiv sagen, dass de Courtenay keinen Selbstmord begangen hat. Wieso nicht? Weil er die Absicht hatte, sich zu vergiften, und zwar mit einem Narkotikum. Sie wissen doch, dass ein Selbstmörder niemals die einmal ins Auge gefasste Methode ändert. Aber sagen Sie, warum wollte de Courtenay aus dem Leben gehen? Ja, er meinte wohl, dadurch einem tiefen Schuldgefühl entgehen zu können. Schuldgefühl? Ja, sein Kind. Barbara. Aber wieso? Das weiß ich nicht. Jedenfalls bildete er sich ein, jemanden ins Unrecht gesetzt zu haben. Ich wollte ihn noch genauer analysieren, kam aber nicht mehr dazu. Das ist leider alles, was ich weiß. Könnte Reich darüber informiert gewesen sein? Das wird unser Multiplex Prosecution Computer... Ah, der alte Moses. Ja, der alte Moses, der die Anklage erhebt, ganz genau von mir wissen wollen. Vielleicht hat Reich es geahnt. Aber nein, das geht auch nicht. Das ist auch ganz unmöglich. Denn dazu hätte er die Hilfe eines SP1 benötigt. Stopp, Sam. In Ihrem Unterbewusstsein ist etwas verborgen. Das möchte ich zu gern erfahren. Wenn Sie es doch schon wissen, ich stehe Ihnen völlig zur Verfügung. Nein. Versuchen Sie nicht, mir zu helfen. Damit bringen Sie nur alles durcheinander. So ist es gut. Ich sehe eine Party. Meine Party letzten Monat. Gus Tate brauchte Hilfe für einen ähnlich gelagerten Fall wie de Courtenay. Sieh an. Also doch, dieser Esper. Sam, was steht nach dem Esper-Gelübde darauf? Die Demolition? Was sonst? Ja. Mary, komm schnell, sie spricht. Was sagt sie denn? Sie sagte, Papa. Ja. Sie sagt nicht Papa, sondern Haja. Sie meint aber Papa. Sag Papa, Baby. Papa. Haja. Papa. Haja. Hallo, Barbara. Du wieder. Erkennst du mich? Ich weiß nicht. Aber sicher kennst du mich. Du kamst vom Mars zur Erde zusammen mit deinem Vater und du warst... Nein, da ist niemand außer dir. Nur wir zwei zusammen, in der Dunkelheit. Da war dein Vater, Barbara. Da war keiner. Niemand außer dir. Es tut mir leid. Wir müssen das noch einmal erleben. Ich muss etwas Bestimmtes wissen. Nein, bitte. Nur wir zwei, ganz allein. Nur wir zwei, Barbara. Bleib dicht bei mir. Dein Vater ist im Nebenzimmer. Und plötzlich hören wir etwas. Hilfe, Barbara. Es war ein Revolver, Mary. Eine alte Schusswaffe. Und woher hatte Reich ihn? Aus dem Museum? Das bezweifle ich. Lass mich ans Visiophon. Hallo, Gus. Hallo, Parker. Ich möchte Ihnen noch eine Frage stellen, Gus. Lassen wir einmal die Tatsache außer Acht, dass Sie Reichs Komplize sind. Dass Sie Sam Atkins Gedanken über de Courtenay gelesen haben, lassen wir einmal außer Acht, dass Sie zusammen mit Reich zu Maria Beaumonts Party erschienen sind. Einen Augenblick, Parker. Geraten Sie nicht gleich in Panik, Gus. Ich möchte lediglich wissen, ob ich richtig vermutet habe, womit Reich Sie bestochen hat. Er kann Ihnen kein Geld geboten haben, dazu verdienen Sie selbst zu viel. Er hat Ihnen eine beherrschende Position in der Esper-Welt versprochen. Er finanziert ja die Liga der Esper-Patrioten. Ich denke also, dass er Ihnen die Liga als Köder hinhielt. Vielleicht deutete er die Möglichkeit eines Staatsstreiches an? Eine Diktatur in der Gilde mit Ihnen als Oberhaupt. Sie sind doch gewiss Mitglied der Liga, ne? Hören Sie, Parker. Das ist meine Vermutung, Gast, und ich werde für die Richtigkeit den Beweis erbringen. Glauben Sie wirklich, wir würden ruhig zusehen, wie Sie und Reich die Gilde zerschlagen? Sie werden das nie beweisen können. Sind Sie noch nie bei einer Esper-Verhandlung gewesen? Da stehen Sie vor einem Untersuchungsausschuss, der aus lauter Espern ersten Grades besteht. Und alle dringen in Ihre Gedanken ein. Sie selbst sind Esper ersten Grades. Sie können sich vielleicht vor zwei oder auch drei Espern verschließen. Aber nicht vor allen. Ich sage Ihnen, Sie sind bereits ein toter Mann. Eine Minute, Parker, warten Sie noch. Ein offenes Geständnis wird von der Gilde als milderer Umstand gewertet. Es wird Sie sicher interessieren, das Reich plante, die Firma Monarch mit dem de Courtney-Kartell zu fusionieren. Als er auf sein verschlüsseltes Angebot von de Courtney die Antwort WWHG eine Ablehnung erhielt, beschloss er mit meiner Hilfe... Au! Quizzard! Link, was ist das? Er ist tot. Er rief Quizzard. Quizzard muss es gewesen sein. Sicher im Auftrag Reichs. Ben gerät langsam in Panik. Ich denke, wir können beginnen. Gut, Herr Staatsanwalt, dann wollen wir Moses die Fakten vorlegen, damit er sich eine Meinung bilden kann. Zunächst die Voraussetzungen zur Tat. Sie werden wohl nicht bestreiten wollen, dass Reich durch dieses Sardines-Spiel eine großartige Gelegenheit fand. Aber wieso wusste er, dass die Bonmots auch tatsächlich spielen würden? Sardine war das einzige Spiel in dem Buch, dessen Regeln vollständig waren. Na, ich weiß nicht. Moses will einwandfreie Tatsachen. Nun die Methode. Wie kann eine Patronenhülse ohne Geschoss tödlich werden? In den Akten steht nichts darüber, dass Reich die Patrone wieder scharf gemacht hat. Er hat es aber getan. Nein, nein. Wir haben weder in der Wunde noch im Zimmer ein Geschoss gefunden. Sie selbst haben es gefunden, DeSantis. Erinnern Sie sich nicht mehr an diesen Bonbon in de Courtneys Mund? Ja, sicher habe ich den gefunden. Es war eine Gelatinekapsel. Reich füllte sie mit Wasser, presste sie in die Patronenhülse und schob sie wieder in die Trommel seines Revolvers. Danach konnte er schießen. Sie wollen mir doch nicht weismachen, dass die Kapsel nichts anderes als Wasser enthielt. Nichts anderes als Wasser. Die Anfangsgeschwindigkeit des Geschosses ist so groß, dass Sie mit einem Kubikzentimeter Wasser den hinteren Teil eines menschlichen Schädels wegsprengen können, wenn Sie durch die Mundhöhle feuern. Darum fand DeSantis dieses Stückchen Gelatine in de Courtneys Mund, das er für ein Bonbon hielt. Parker, ich glaube, der Fall ist reif zur Anklageerhebung, wenn Sie auch noch ein Motiv hätten. Wir haben Reichs Aufzeichnungen und seine Bilanzen geprüft. De Courtney war Reichs Konkurrent. Reich stand das Wasser bis zum Hals. Er versuchte, eine Fusion mit de Courtney zu erreichen, was ihm wohl nicht gelang. Darum ermordete er de Courtney, klar? Gewiss, aber ob sich der alte Moses ebenfalls überzeugen lässt? Haben Sie alles registriert? Ja, alles. Dann lassen Sie uns mal sehen. Instruktion Nummer 921,088. Die Anklage ist nicht genügend gegen Einwände abgesichert. Gericht so nicht zu überzeugen. Vergleiche Prozess E gegen Corus und Grundsatzurteil im Prozess Shelley. Was soll das? Der Alte wird launch. Ich versuch's nochmal. Instruktion Nummer 921,088. Abschnitt C-1. Motiv Affekthandlung ungenügend belegt. Vergleiche Prozess gegen Hanrahan. OEH 1202-19. Affekthandlung? Ist der Alte denn verrückt geworden? Es handelt sich doch um einen vorbereiteten Mord, um einen Mord aus Gewinnsucht. Versuchen Sie es nochmal. Instruktion Nummer 921,088. Abschnitt C-1. Motiv Verbrechen aus Gewinnsucht ungenügend belegt. Vergleiche Prozess Royal. OGH 11 97-388. Was ist denn mit C1? Wir haben alles draufgenommen, was wir haben. DeSantis, das kann nicht stimmen. Ach so. Du brauchst dich doch nicht zu genieren, weil die Codeabteilung nicht rechtzeitig fertig geworden ist. DeSantis hat einen kleinen Punkt übersehen. Die Codeabteilung ist noch dabei, Reichs Privatcode zu entschlüsseln. Bis jetzt wissen wir nur, dass Reich die Fusion angeboten hat und abgewiesen wurde. Uns fehlt noch der genaue Text. Woher wollen Sie denn wissen, dass Reichs Angebot abgelehnt wurde? Gus Tate wusste es von Reich und Tate verriet es mir kurz vor seinem Tod. Nehmen wir also inzwischen an, der Beweis sei erbracht. Nehmen Sie diese Fakten noch mit hinzu, DeSantis. Wir wollen doch mal sehen, wie sich Moses dann verhält. Instruktion Nummer 921,088. Code als richtig vorausgesetzt, Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung 97,0099%. Das wird Staub aufwirbeln. Na endlich. Sie sind erledigt, Parker. Der ganze Fall ist erledigt. Die Codeabteilung kennt jetzt den genauen Text. Reich schickt bitte Courtney, schlage vor, Verschmelzung unserer beiden Interessen, zu gleichen Teilen Partnerschaft. Das sage ich doch schon die ganze Zeit. Und der Courtney antwortete WWHG. Er lehnte also ab. Reich hat es Tate gesagt und Tate sagt es mir. Ganz recht. Der Courtney antwortete WWHG. Und das heißt Angebot angenommen. Sie sind komplett verrückt. WWHG heißt Angebot angenommen. Es war genau die Antwort, die sich Reich wünschte. Aufgrund dieser Antwort hätte Reich allen erdenklichen Grund gehabt, der Courtney ein langes Leben zu wünschen. Sie werden im gesamten Universum keinen Gerichtshof finden, dem Sie einreden können. Reich habe ein Motiv für den Mord gehabt. Ihr Fall ist geplatzt. Hallo, Barbara. Geh weg. Ich bin es. Du erinnerst dich an mich. Link, hör doch endlich auf. Ich muss dem Verhältnis zu Ihrem Vater auf die Spur kommen. Ich muss wissen, warum er ihr gegenüber Schuldgefühle hatte. Schön, aber ich mache da nicht mit. Saugreflex des Kleinkindes. Ihre Mutter? Nein, eine Amme. Aber keine Mutter. Waisensyndrom. Vater. Wer bist du? De Courtney's Janusbild. Verdoppelungen. Reich. Unmöglich. Doch, Ben Reich. Die Karikatur von Barbara. Barbara und Ben. Wie siamesische Zwillinge. Halbbruder und Schwester. Mary, ich habe eine seltsame Verbindung zwischen Ben Reich und der Courtney gefunden. Sie sind ein freier Mann, Reich. Wir haben die Akten geschlossen. Die Akten geschlossen? Ja, es wird ein ungeklärter Fall bleiben. Sie können abrüsten, Reich. Gehen Sie an Ihre Geschäfte, niemand wird Sie mehr beerdigen. Das ist doch wieder einer von Ihren Tricks. Sie irren, Reich. Ich bin jetzt ganz offen zu Ihnen. Ich weiß alles über Sie. Womit Sie Gus Tate bestochen haben, was Sie Jerry Church als Lohn für seine Dienste versprachen, auf welche Art Sie sich das Sardinespiel verschafften, wie Sie die leere Patrone in ein tödliches Geschoss verwandelten, Sie manipulierten mit Gelatinekapseln, die Sie mit Wasser füllten. Eine geschlossene Beweiskette also. Methode und Gelegenheit, alles klar. Blieb nur das Motiv. Vor Gericht hätte ich ein einwandfreies Motiv nachweisen müssen. Und das konnte ich nicht. Sie hatten kein Motiv, de Courtney zu töten. Darum sind Sie frei. Das soll ich Ihnen abnehmen? Ich konnte kein Motiv für den Mord finden. Daran scheiterte die Anklage. Als Sie de Courtney die Fusion anboten, nahm er an. Nein. Seine Antwort lautete WWHG, das heißt Angebot. Nein. Sie hatten also gar keine Veranlassung, ihn zu töten. Sie hatten ganz im Gegenteil jeden erdenklichen Grund, ihm ein langes Leben zu wünschen. Nein, WWHG heißt abgelehnt, abgelehnt. Es heißt angenommen. Nein, er hat abgelehnt. Er hat der Fusion zugestimmt. In dem Augenblick, als wir das erfuhren, waren meine ganzen Bemühungen gescheitert. Kein Gericht im ganzen Universum wird Sie verurteilen. Gegen sie liegt nichts vor. Es hat nie etwas gegen sie vorgelegen. Mr. Parker wurde gezwungen, den Fall ad acta zu legen. The Courtney's Kartell habe ich in der Tasche. Alles wird mir gehören. Ihr alle werdet mir gehören. Eure Körper und eure Seelen. Mr. Reich, diese Albträume werden andauern. Der Mann ohne Gesicht ist nicht das Symbol eines Mordes. Einberufung einer dringenden Sondersitzung. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein, Parker. Wie können Sie einen solchen Antrag stellen? Reich ist im Begriff, zu einem galaktischen Brennpunkt zu werden und eine mächtige Organisation aufzubauen. Wenn ihm dies gelingt, bevor ich ihn belangen kann, ist er unverwundbar und eine tödliche Gefahr für die gesamte Galaxis. Sie übertreiben, Parker. Sehen Sie sich Reichs Position in Zeit und Raum an. Wird nicht sein Glaube der Glaube der Welt werden? Wird nicht seine Wirklichkeit die Wirklichkeit der Welt werden? Ist er nicht in seiner kritischen Position aus Macht, Energie und Intellekt der sichere Weg zu unserer restlosen Vernichtung? Trotzdem weigere ich mich, der Massenkatharsis zuzustimmen. Sie werden sich erinnern, dass bisher jeder derartige Versuch mit der Zerstörung des Mediums endete. Man muss mir erlauben, dieses Risiko einzugehen. Esper, Normale, die Erde, das Sonnensystem, alles würde seiner Gnade ausgeliefert sein. Das dürfen wir nicht zulassen. Sie verlangen von uns, Ihrem Tod zuzustimmen. Ich bitte um Zustimmung. Pflichtgemäß verlese ich entsprechend unseren Statuten die Bestimmung zur Durchführung der Massenkatharsis. Wenn die Esper-Gilde die Massenkatharsis anordnet, öffnet jedes Mitglied seine Psyche und lässt seine latente Energie in ein von der Gilde zu bestimmtes Medium strömen, was sie sammelt, aktiviert und umsetzt. Die Massenkatharsis gilt als gelungen, wenn das Medium der gewaltigen Energiemenge durch kontrollierte Umsetzung standhält und damit sein Ziel erreicht. Wenn sich kein Widerspruch regt, ist hiermit die Massenkatharsis genehmigt. Löse auf Raum und Zeit. Zersetze Nebelflecken. Lösche aus Mineralogie, Geologie, Geografie. Du sagst so nette Dinge. Leg dich hin und träume weiter. Ich war wach. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben hellwach. Ich hörte Unendlichkeit und Null. Alle Gleichungen brachen zusammen. Dann schlief ich ein. Und nun bin ich hier. Das möchte ich richtigstellen. Du bist wach geworden. Ich schlafe. Hast du nicht irgendein Mittel zum Aufputschen? Wie wär's denn damit? Daffy, du darfst mich jetzt küssen. Mr. Reich, ich habe sie bereits geküsst. Oder sind sie noch nicht wach? Ja. Egal. Träume. Albträume. Warum mache ich mir eigentlich Sorgen wegen dieser Albträume? Ich halte doch die ganze Welt in Händen. Willst du Gott sehen? Dann sieh mich an. Hier bin ich. Mein lieber Freund, du bist gar nicht unbescheiden. Sophie. Wie würde dir der Gedanke gefallen, mit mir zusammen deine Dynastie zu gründen? Willst du, Duffy? Ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Du beginnst mit Ben Reich. Wann fangen wir an? Dann wirst du Kinder bekommen, Jungen. Dutzende von Jungen. Mädchen, und nur drei. Und dann übernimmt Ben Reich das Dekortny-Kartell und vereinigt es mit Monarch. Und alle Feinde werden zerschmettert. Und dann wirst du sehen, wie ich die kleinen Fische alle schlucken werde. Case. Und der Umbrella auf der Venus. United Transaction auf dem Mars. Das GCI-Kombinat auf Ganymed, Callisto und Joe. Titan Chemical und Atomics. Und den ganzen kleinen Dreck. Die Moralisten, die Patrioten, die Esper-Gilde, alles wird geschluckt. Nein, komm mal endlich zu dir. Die ganze Welt wird süß schmecken. Wie du, Duffy. Die Sterne. Wo sind die Sterne? Wie bitte? Die Sterne sind verschwunden. Was soll verschwunden sein? Die Sterne. Schau dir doch den Himmel an. Die Sterne sind weg. Alle Sternbilder. Der große Wagen. Der kleine Wagen. Cassiopeia, der Drache. Pegasus. Nichts ist zu sehen. Nur der Mond. Überzeuge dich doch selbst. Sieht doch immer so aus. Nein, die Sterne fehlen. Was ist das eigentlich? Sterne? Vernichte. Zerstöre. Lösche aus. Zerstreue Fische, Vögel, Säugetiere, Insekten, Menschen. Zerstöre das Labyrinth. Vernichte den Irrgarten, löse auf die Verwirrung. Alle Gleichungen brechen zusammen. Unendlichkeit gleich Null. Löse auf Raum und Zeit. Löse auf Raum und Zeit. Lösche aus Mineralogie, Geologie, Geographie. Zerstöre das Labyrinth. Vernichte den. Löse auf die Verwirrung. Haben Sie eigentlich schon den Himmel angesehen? Warum, Mister? Weil die Sterne verschwunden sind. Das sollte kein Witz sein. Die Sterne sind verschwunden. Und wenn es nicht als Witz gemeint war, dann müssen Sie mir das schon näher erklären. Was sollen das sein, Sterne? Es geht mir zwar nichts an, aber Sie sollten doch mal zu einem Esper-Arzt gehen. Sie reden wirres Zeug. Über die Sterne? Oh. Ich bin Ben Reich. Ben Reich vom Monarch. Ich weiß, ich habe Sie gleich erkannt. Gut, dann wissen Sie auch, was ich für Sie tun kann. Sie können nichts für mich tun. Ich bin bereits in Kingston behandelt worden. Sie haben also niemals davon gehört? Sie haben sie nie gesehen? Sie wissen überhaupt nicht, wovon ich spreche? Nein. Ich will Ihnen was sagen. Die haben mir das in Kingston genau erklärt. Manchmal bekommt man eine völlig verrückte Idee. Sie ist absolut neu, aber man bildet sich ein, schon immer davon zu wissen. Zum Beispiel, die Leute hatten immer nur ein Auge. Und nun plötzlich haben sie zwei. Und man rennt dann herum und schreit, ja, um Himmels Willen, wo haben die Leute alle plötzlich zwei Augen her? Und meiner Meinung nach geht es ihnen jetzt genauso. Soll ich sie nach Kingston bringen? Löse auf Raum und Zeit. Löse auf, zerstöre das Labyrinth. Vermische aus Irrgarten. Mineralogie, Geologie, löse auf Geografie, die Verwirrung. Zerstöre das Labyrinth. Zerstreue Fische, Vögel, Säugetiere, Insekten, Menschen. Wie Ihnen bekannt sein dürfte, befanden wir uns mit dem de Courtney-Kartell in einer Auseinandersetzung auf Leben und Tod. Gray de Courtney wurde vor einiger Zeit getötet. Es traten Komplikationen ein, die aber nun überwunden sind. Es wird Sie gewiss freuen zu hören, dass der Weg nunmehr frei ist. Wir können jetzt gemäß Plan A das de Courtney-Kartell übernehmen. Vielleicht ist einigen von Ihnen die Größe und Wichtigkeit der Aufgabe nicht richtig klar. Ich möchte mich deshalb für alle verständlich ausdrücken. Die bisherigen Leiter einer Stadtfiliale werden Leiter eines Kontinents. Die bisherigen Leiter eines Kontinents werden Satellitenchefs. Die bisherigen Satellitenchefs werden Planetenchefs. Denn von nun an beherrscht Monarch das gesamte Sonnensystem. Von nun an müssen wir nur noch in universalen Maßstäben denken. Von nun an. Was ist eigentlich los? Ist etwas passiert, wovon ich nichts gehört habe? Haben Sie schlechte Nachrichten? Nein, Mr. Reich. Was haben Sie dann? Auf diesen großartigen Moment haben wir doch alle längst gewartet. Was ist also nicht in Ordnung? Verzeihen Sie, Sir, wir müssen einfach Sie sprechen. Ich spreche vom de Courtney-Kartell. Von derartigen Unternehmen habe ich nie etwas gehört, Mr. Reich. Unendlich. De Courtney! Auf dem Mars! Alle gleicher Lebeflecken. Unendlichkeit gleich Null. Lösche aus. Mineralogie. Löse auf. Geografische aus. Informationscenter. Thema. Wissenschaft. Zweig. Astronomie. Frage. Das Universum. Der Begriff Universum bezieht sich in seinem kompletten physikalischen Sinn auf die gesamte existierende Materie. Was ist existierende Materie? Materie umfasst die kleinsten Atome bis zur größten Ansammlung, die den Astronomen bekannt ist. Was ist die größte Ansammlung von Materie, die den Astronomen bekannt ist? Die Sonne. Und die Sterne? Es gibt keine Sterne. Die Planeten? Es gibt die Erde. Und die anderen Planeten? Mars, Jupiter, Saturn? Es gibt keine anderen Planeten. Versuchen wir es noch einmal von vorne. Beginnen wir mit der Sonne. Die Sonne ist die größte Ansammlung von Materie, die den Astronomen... Es gibt keine Sonne. Thank you. Es ist alles gut. Beruhigen Sie sich. Ich bin Arzt. Ein Esper? Ein was? Sie sind ein Arzt, der Gedanken lesen kann. Ich brauche einen Esper. Ich brauche jemanden, der mir ins Gehirn schaut und mir sagt, dass ich recht habe. Was will er? Ich weiß es nicht. Er spricht immer von einem Esper. Was meinen Sie eigentlich damit? Zerstöre das Labyrinth. Erklären Sie es mir doch einmal. Den Irrgarten. Was ist ein Esper? Ein Esper ist ein Gedankenleser, ein... Er scherzt. Das kommt bei optimistischen Patienten vor. Damit kompensieren sie den Schock nach einem Unfall. Das ist eine Art Galgenhumor. Hören Sie, lassen Sie mich aufstehen. Und dann möchte ich etwas sagen. Mein Name ist Ben Reich von Monarch. Sie kennen mich. Ich möchte ein Geständnis ablegen. Ich möchte dem Polizeipräfekten Lincoln Parker sprechen. Bringen Sie mich bitte sofort zu Parker. Parker? Wer ist Parker? Und was wollen Sie gestehen? Mord an de Courtney. Ich habe Cray de Courtney umgebracht. Im Hause von Maria Beaumont. Sagen Sie das, Parker. Ich habe de Courtney getötet. Captain, wir haben hier einen armen Irren. Behaupte, Ben Reich von Monarch zu sein. Will einen Präfekten Parker sprechen. Behauptet, einen de Courtney umgebracht zu haben. Unendlichkeit. Wie schafft man eigentlich de Courtney? Gleich. Oh, ich bin krank. Ich muss nach Hause. Ich bin krank. Hilfe! It's a five, sir, one, sir, Tänzer, Tänzer, Tänzer, Tänzer. Wo seid ihr denn alle? Maria? Wo seid ihr denn alle? Licht. Maria? Maria. Licht. Maria. Blöden Sardinenspiel auf. Hör endlich mit diesem blöden Sardinenspiel auf. Wo ist alles geblieben? Hier ist nichts als leerer Raum. Es gibt keinen Raum. Es gibt überhaupt nichts mehr. Es gibt keine Zeit. Es gibt überhaupt nichts mehr. Parker? Duffy? Quizzard? Tate? Oh, wo seid ihr nur alle? Oh Gott. Es gibt keinen Gott. Es gibt überhaupt nichts mehr. Vater? Vater? Sohn? Du bist ich? Wir sind eins. Wir sind eins. Vater und Sohn? Vater und Sohn. Vater und Sohn. Vater. Ich kann es nicht begreifen. Was ist geschehen? Du hast das Spiel verloren, Ben. Das Sardinenspiel? Das kosmische Spiel. Das Sardinenspiel. Ich habe gewonnen. Mir gehört die ganze Welt. Ich. Das kosmische Spiel. Und darum hast du verloren. Wir haben beide verloren. Was haben wir verloren? Das ganze Universum. Das ganze Universum. Dieses große Rätsel, das zu lösen, große uns, Rätsel, aufgegeben das ist. Zu lösen uns aufgegeben ist. Die Galaxis, die Sterne, die Sonne, die Planeten. Die ganze Welt, so wie wir sie kennen. Die ganze Welt, so wie wir sie kennen. Wir waren die einzige Realität. Alles andere war Vermutung. Es war eine vorgetäuschte Wirklichkeit. Ich habe sie besiegt. Mir gehörte alles. Ich habe sie Aber besiegt. Du hast nicht Mir gehörte gefunden. Alles. Vielleicht, Ben, wenn wir die Lösung gefunden hätten, wäre alles Wirklichkeit geworden. Aber jetzt ist es zu Ende. Die Wirklichkeit hat sich in reine Spekulation verwandelt. Und nun endlich bist du aufgewacht. Wir versuchen es noch einmal. Nichts. Wir gehen zurück. Wir versuchen es noch einmal von vorn. Es gibt kein Zurück. Es ist zu Ende. Es ist zu Ende. Das ist die Demolition. Instruktion Nummer. Er hat den Mord gestanden. Sein Gewissen konnte ihm nicht erlauben, für ein so furchtbares Verbrechen ungestraft davon zu kommen. Motiv Affekthandlung 100% belegt. Verurteilung Demolition. Siehst du, Mary? Selbst Reich war sich nicht im Klaren darüber, warum er de Courtney ermordet hatte. Der Einzige, der von Anfang an alles richtig erfasste, war der Mosaic Prosecution Computer. Der alte Moses. Diese Maschine soll sofort die Zusammenhänge erfasst haben? So ist es. Als wir das erste Mal unsere Daten durchlaufen ließen, sagt uns der Computer, dass eine Affekthandlung ungenügend bewiesen sei. Wir alle hatten jedoch als Motiv Gewinnsucht angenommen, also einen geplanten Mord. Selbst Reich war dieser Meinung. Natürlich mussten wir annehmen, der Computer sei defekt. In Wirklichkeit hatten wir uns selbst geirrt. Während die Teufelsmaschine recht hatte. Ja, sie hatte recht. Reich selbst war überzeugt davon, de Courtney aus finanziellen Gründen umgebracht zu haben. Das war jedoch eine psychologische Tarnung für das eigentliche Motiv. Er bot de Courtney die Fusion an, de Courtney willigte ein, aber Reich missverstand ihn. Eine typische Fehlleistung. Reich handelte in dem Glauben, seinen Konkurrenten töten zu müssen. Wie gesagt, aus finanziellen Gründen. Und warum das? Weil er dem eigentlichen Motiv in keiner Weise gewachsen gewesen wäre. Und was war das eigentliche Motiv? De Courtney war Reichs Vater. Was? Sein Vater? Ja, Mary. Hallo. Hallo, Barbara. Wollen wir nicht lieber in den Schatten gehen? Ja. Ich werde heute Abend entlassen. Ich weiß. Ich möchte dich etwas fragen. Ich muss noch einmal auf jene Nacht zu sprechen kommen. Im Beaumont-Haus. Ich werde nicht gern daran erinnern. Es dauert nicht mal eine Minute. Also, du lagst im Bett und schliefst. Plötzlich aber wachtest du auf und liefst in das Orchideenzimmer. Du erinnerst dich, ja? Gewiss. Eine Frage. Wodurch wurdest du wach? Das weißt du doch. Natürlich, aber bitte sage es mir noch einmal. Sag es laut. Glaubst du, dass ich dann wieder in Hysterie gerate? Nein, nein. Du brauchst es nur zu sagen. Durch einen Schrei. Hilfe, Barbara. Und wer rief? Wieso? Es war... Es war nicht Ben Reich. Er hätte nicht um Hilfe gerufen und er brauchte auch keine Hilfe. Wer also dann? Mein Vater? Ja, aber er konnte doch gar nicht mehr richtig sprechen, Barbara. Sein Kehlkopf war zerstört. Aber ich hörte ihn doch. Das war Gedankenübertragung. Du bist eine latente Esper. Darum konntest du deinen Vater verstehen. Wenn ich, alter Esel, nicht so intensiv mit Reich beschäftigt gewesen wäre, hätte ich das längst erkannt. Du hast auch in der Zeit, in der du bei mir zu Hause warst, ganz unbewusst Marys und meine Gedanken gelesen. Liebst du mich? Aber natürlich, ich dachte nur... Wer hat dich gefragt? Mich gefragt, was? Ob du mich liebst. Aber du hast doch gerade... Du sagtest, du... Ich habe es nicht gesagt. Bist du nun überzeugt? Reich ist ein lebhafter, kräftiger Bursche. Wir haben die größten Hoffnungen. Wie kommt die Behandlung voran? Großartig. Er hat eine enorme Widerstandskraft und hält alles aus. Wir bringen ihn wieder in die Höhe. In etwa einem Jahr dürfte er reif für die Wiedergeburt sein. Ich warte sehr darauf... Wir brauchen Männer wie Reich. Es wäre bedauerlich gewesen, wenn wir ihn verloren hätten. Verloren? Aber wieso denn? Ich glaube doch wohl nicht, dass ein so günstig gelagerter Fall war. Nein, ich meinte es anders. Vor 300 oder 400 Jahren hätte man Leute wie Reich getötet. Bei Kapitalverbrechen gab es die sogenannte Todesstrafe. Sie scherzen. Nein, nein, das war tatsächlich so. Aber das erscheint mir ohne jeden Sinn, wenn ein Mensch die Energie hat, das gegen die Gesetze. Ist das doch ein Beweis, dass Kräfte in ihm wohnen, die wieder den Durchschnitt herausziehen? Man muss lediglich diese Kräfte in den negativen Bahnen bewegen und pushen. Demolition von Ulrich Gerhard, Klaus Krüger, Hans-Ulrich Minke, Friedrich Scholz und Ursula Stark. Nach dem Science-Fiction-Krimi von Alfred Bester. Mit Hans-Peter Hallwachs, Gerd Günther Hoffmann, Arnold Marquis, Susanne Tremper, Ingrid van Bergen und vielen anderen. Komposition: Friedrich Scholz, Klaus-Dieter Meurich. Realisation: Ulrich Gerhard, Klaus Krüger, Hans-Ulrich Minke, Friedrich Scholz, Ursula Stark. Produktion: RIAS, Bayerischer Rundfunk und Westdeutscher Rundfunk 1973.